Erzherzog Johann hat den Vizekönig Beauharnais bei Sacile besiegt und auf Verona zurückgeworfen. Aber auf die Nachricht von dem Misserfolg in Bayern muss er kehrt machen. Der Vizekönig und MacDonald, der mit Verstärkung erschienen ist, verfolgen den Erzherzog, der nach dem Fall Wiens seinen Weg über Ungarn nehmen muss, wo ihm aus den illyrischen Provinzen her in der Armee Marmonts ein neuer Gegner erwächst. Erzherzog Ferdinand hat die Polen bei Raszin geworfen, Warschau und Thorn besetzt. Durch einen Aufruhr in Galizien muss er zurück. Zwischen ihn und die Polen schieben sich russische Streitkräfte, die bis Krakau vorrücken. Der Erzherzog geht bis Mähren zurück. Indessen haben die Tiroler durch das österreichische Korps Chastella aus dem Pustertal her unterstützt, mit blendendem Schneid die verhasste bayerische Herrschaft abgeschüttelt. Ihre Führer sind der rotbärtige Kapuziner Joachim Haspinger, der verwegene Josef Speckbacher und der 42-jährige Sandwirt von Passaia, Andreas Hofer. Hofer wirft am 10. April die bayerischen Truppen von Sterzing über den Brenner, während Speckbacher die Bayern bei Hall schlägt und das Inntal entflammt. Unter dem obersten Bisson müssen am 13. April 4000 Bayern und Franzosen bei Wilden vor Innsbruck umstellt die Waffen strecken. Tirol ist befreit. Nun sendet Napoleon den Marschall Lefebvre mit dem bayerischen Aufgebot gegen Tirol. Bei Wörgl geschlagen, zieht das österreichische Korps ab, Lefebvre aber lässt die alte Bergstadt Schwarz in Brand stecken. Am 19. Mai zieht er in Innsbruck ein. In Norddeutschland ist es still geblieben. Das wird die Tragödie des verwegenen Majors Ferdinand Schill. Dieser hat am 28. April Berlin verlassen, um mit seinen Husaren auf eigene Faust gegen Napoleon zu kämpfen. Wohl schlägt er ein westfälisches Regiment bei Dodendorf, aber die erhoffte Erhebung bleibt aus. Auf seinem Rückzug nach dem Meere wird er bei Stralsund gestellt und fällt am 31. Mai im Straßenkampf. 11 seiner Offiziere werden am 16. September in Wesel erschossen. Oberst Dörnberg und Hauptmann von Kotte, die vor Kassel bzw. Magdeburg mit Überrumpelungsversuchen erfolglos waren, können nach Böhmen flüchten. Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig aber, dessen Vater bei Auerstedt gefallen, dessen Gattin im Kummer über den Verlust des Landes gestorben war, ficht mit seiner in Böhmen geworbenen schwarzen Schar mit den Österreichern gegen die Sachsen, kämpft auch nach Wagram weiter und kann sich mit 1300 Tapferen nach heldenmütigem Kampfe bei Oelper glücklich auf englische Schiffe retten, die ihn an der Mündung der Weser erwarten. Nicht vergessen sei noch die mutige, opfervolle Erhebung im Birkenfelder Ländchen. Doch sind wir mit all diesem der Entscheidung des Krieges vorausgeeilt. Napoleon will den Erzherzog Karl schlagen, der mit Hiller vereinigt am linken Donauufer steht. Nachdem ein Übergangsversuch bei Nussdorf misslungen, überschreitet der Korso die Donau bei der Insel Lobau. Schon haben die Franzosen in den Dörfern Aspern und Esslingen Fuß gefasst, als sie am 21. Mai ein übermächtiger Angriff der Österreicher trifft, der ihnen in wechselvollem, mörderischen Kampf, der sich am 22. Mai mit dem Morgengrauen fortsetzt, Aspern entreißt. Der bisher Unüberwundene muss zum ersten Mal in seinem Leben den Rückzug anordnen. Leider nützt der Erzherzog den Sieg nicht aus. Er hat damit zaghaft beraten und selber zaghaft die größte Gelegenheit seiner Heldenlaufbahn versäumt, die ihn vielleicht zum endgültigen Überwinder Napoleons gemacht hätte. Denn auf der Insel Lobau zusammengedrängt sind die Franzosen in verzweifelter Lage. Der nun zustande kommende Waffenstillstand kommt nur dem Kaiser zugute. Eugen Beauharnais vermag durch einen Sieg bei Raab am 14. Juni den Anmarsch des Erzherzogs Johann zur Vereinigung mit dem Bruder zu verzögern. Nach Ende des Waffenstillstandes geht Napoleon wieder bei der Insel Lobau über die Donau und wirft sich mit 160.000 Mann und 584 Geschützen auf den Erzherzog, der ihn im Hügelgelände von Wagram mit 110.000 Mann und 452 Kanonen erwartet. Unbegreiflicherweise hat Karl die Truppen Johanns nicht an sich gezogen und unbegreiflicherweise erscheint dieser nicht rechtzeitig auf dem Schlachtfelde, obwohl er nur 10 Stunden entfernt steht. Den ersten Schlachttag kämpfen die Österreicher siegreich durch. Am nächsten Morgen greift der Erzherzog an beiden Flügeln an, zugleich den Bruder zu eiligem Eingreifen mahnend. Aber der linke österreichische Flügel schlägt zu früh los und wird zurückgedrängt. Der rechte dringt siegreich vor. Durch die Bedrängung des linken österreichischen Flügels und das Vordringen Macdonalds im Zentrum muss der Erzherzog um 2 Uhr nachmittags, da Johann nicht eintrifft, die Ruhmesschlacht am 6. Juli abbrechen. Wie ein verwundeter Löwe weicht die österreichische Armee in Ordnung vom Schlachtfeld mit 12 erbeuteten Adlern und hat selber nur eine Fahne verloren. Der Kaiser folgt den Weichenden erst nach sorgfältigen Vorbereitungen. Um Zmain tobt dann bei Gewitter und strömendem Regen eine 3. Schlacht. Der Abend aber bringt die Nachricht vom Abschluss des Waffenstillstandes. Durch bittere Urteile der Kriegspartei gekränkt, legt der Sieger von Aspern vorschnell den Oberbefehl nieder. Nach langem Schwanken wird die österreichische Politik geändert. Stadion tritt ab, Friedrich von Gentz schlägt sich zur Friedenspartei. Metternich ist der kommende Mann. Alle Versuche, Preußen zum Krieg gegen Napoleon zu bewegen, sind gescheitert. Im Oktober hat Clemens von Metternich seinen Einzug in der Haus-, Hof- und Staatskanzlei. Im Frieden von Schönbrunn muss Österreich am 14. Oktober Salzburg und das Innviertel an Bayern, Istrien, Triest, Fiume, Krain und den Villacher Kreis an Frankreich abtreten. Westgalizien kommt an Warschau, der Kreis um Tarnopol an Russland. Das heldenmütige Tirol wird von Napoleon zwischen Bayern, Italien und den illyrischen Provinzen geteilt. Österreich nimmt Abschied von seiner deutschnationalen Politik.